اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، رزقك رزقك رزقك. پہلا والا قاف موٹا ہے، دوسرا والا جی رزقی کا رزقی کا رزقی کا رزقی کا. اللهم اجعل اوسع رزقك علي، اللهم اجعل اوسع رزقك علي، عند كبر سني وانقطاع عمري وانقطاع عمري وانقطاع عمري وانقطاع عمري وانقطاع وانقطاع وانقطاع عمري. اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي، عند كبر سني وانقطاع عمري. وانقطاع عمري. اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم اجعل اوسع اوسع اوسع اوسع رزقك رزقك رزقك رزقك رزقك علي علي علي علي، عند كبري عند كبري كبري كبري كبري كبري سني سني سني سني وانقطاعي وانقطاعي وانقطاعي وانقطاع عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. Diese Dua wird in Al-Jami' al-Saghir überliefert und sie bedeutet: O Allah, mache deine Versorgung am weitesten für mich in meinem hohen Alter und am Ende meiner Lebenszeit. Also wenn ich alt bin, und mit Alter können wir auch Schwäche verbinden, dann soll deine Versorgung, Allahs Versorgung auf uns am weitesten sein, dass man genug hat, dass man nicht abhängig ist von anderen. Warum soll man diese Dua machen? Denn in der Jugend sind wir meistens stark und können für uns selber sorgen, aber im Alter kann das anders sein und kann das sehr viel schwieriger sein. Man wird schwächer, man wird dementsprechend abhängiger von anderen und das kann wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit sein. Allah möge uns vor der Drangsal im Alter bewahren. Wenn man dazu dann auch noch wenig Mittel hat, also der Körper ist sowieso schon schwach und dann hat man auch noch wenig Mittel, dann ist das natürlich noch schwieriger. Deswegen wird im Islam ja auch immer wieder anbefohlen, dass man die Eltern sehr, sehr gut behandeln soll. Denn die Kinder können immer mit einem bestimmten Bewusstsein von, wir haben ja das Recht, zu den Eltern gehen und um alles bitten, was sie so brauchen, aber können die Eltern mit demselben Bewusstsein von, wir haben ja das Recht, zu ihren Kindern kommen und um das bitten, was sie so brauchen? Ja, für sie ist das um einiges schwieriger und deswegen soll man für sie da sein und für sie Gutes tun und sie vorzüglich und aufs Beste behandeln. Nichtsdestotrotz sollen wir alle auch schon vorausschauend denken und nicht vergessen, dass auch wir irgendwann nicht mehr so stark sind, nicht mehr so jung sind, nicht mehr so im Aufstreben sind, sondern eben im Schwächerwerden sind. Und das macht den Menschen auch demütiger, das macht seine Bedürftigkeit ihm auch nochmal klar. Und deswegen bitten wir Allah, dass er uns immer Unabhängigkeit gewährt, dass wir nicht Leute fragen müssen, dass wir nicht bitten müssen, außer Allah, dass wir nur Allah bitten und dass das uns Genüge sein soll.